Herzlich willkommen zu Frequency mit Christian Grasser am Mikrofon. Es folgt eine Stunde Musik aus dem Netz, veröffentlicht von virtuellen Labels, auch Netlabels genannt. Das Schöne daran, jeder darf die Musik ganz legal und kostenlos herunterladen. In der nächsten Stunde gibt es wie gewohnt eine bunte Mischung aus der Welt der Netzmusik. Angefangen wird mit amerikanischer Folklore im Indie-Pop-Gewand. Country Tis of Thee, interpretiert von Learning Music alias John Wood aus Los Angeles. Wurzeln hat dieses amerikanische Kulturgut bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Damit gehört der Song in den Bereich der Public Domain. Es existiert also kein Copyright mehr auf diesen Song bzw. auf dieses Stück. Passend zu Obamas Amtseinführung im Januar hat sich deshalb auch das Netlabel Vosotros überlegt, dass man diese ganzen alten Volkslieder und Hymnen ja mal neu interpretieren könnte. Denn durch Obama könne man ja wieder stolz auf die USA sein, so das Netlabel Vosotros. Ähnliches hat auch DJ Z-Trip gedacht. Er stellte einen Mix zusammen und packte ihn ebenfalls frei ins Netz. Victory Lab heißt das Ganze und ist eine musikalische, politische und auch polithistorische Verarbeitung des Wahlsiegs von Barack Obama. I stand before you tonight because all across America something is stirring. What the naysayers don't understand is that this election has never been about me. It's about you. You. You have stood up one by one and said enough to the politics of the past. You understand. The greatest risk we can take is to try the same old politics with the same old players and expect a different result. You have shown what history teaches us, that at defining moments like this one, the change we need doesn't come from Washington, change comes to Washington. Let us rise up tonight with a greater readiness. Let us stand with a greater determination. Let us move on. In these powerful days, these days of challenge, to make America what it ought to be, we have an opportunity to make America a better nation. Better nation. I just wanna electoral college landslide. Democrat Barack Obama has won the White House from Republican challenger John McCain, telling jubilant followers in his Chicago hometown, "Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America." John McCain was gracious in defeat. "My friends, we have come to the end of a long journey. The American people have spoken, and they have spoken clearly, clearly, clearly. It's one small step for man, one giant leap for mankind. This is our moment, our moment. It was a big night for Democrats. It was a big night. It was a big night for Democrats. It was a big night for Democrats. It was a big night for Democrats, winning the White House and tightening their grip on Capitol Hill. Democrats won open Senate seats in Virginia, New Mexico, and Colorado. Republican Senators Elizabeth Dole in North Carolina and John Sununu in New Hampshire went down in defeat. House Democrats broadened their hold in the Northeast and made gains in the South. DJ Z-Trip mit seinem Obama-Mix Part 2. Das war allerdings nur ein Ausschnitt. Den kompletten Mix findet ihr auf djztrip.com. Wie man hören konnte, hat er Ausschnitte aus Obama und Martin Luther King Reden genommen und diese mit Musik zusammengemixt, in diesem Fall mit dem Stück I Just Wanna Celebrate von Rare Earth. Erschien 1971 auf dem Motown-Sublabel Rare Earth Records, das seinen Namen eben durch diese Band bekam. DJ Z-Trip ist ja bekannt für sein ausschweifendes Sampling, ebenso wie der folgende Künstler, der erst gar kein eigenes Instrument beherrscht, wie er von sich meint, dafür aber den Rechner. Er bezeichnet den Computer als sein Instrument und die Musik von anderen Künstlern als seine Töne. Die Rede ist von Girl Talk, bei dem es ziemlich schwer fällt mitzuzählen, wie viele Samples da eigentlich in seinen Songs herumschwirren. Es folgt ein Stück seines aktuellen Albums Feed the Animals, und zwar das Stück Hands in the Air. Again, check it, wreck it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoice. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, it is Hitman. Whoop, it is Shot. Inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hype. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. Woo, there it is, let me hear you say. Just get low, low. Greg Gillis aus Pittsburgh, Pennsylvania, wohl einigen besser bekannt als Girl Talk. Das New York Times Magazine bezeichnete seine Musik einmal als a lawsuit waiting to happen. Das spielt natürlich auf die unzähligen unautorisierten Samples an, die er in seiner Musik verwendet. Auf seinem aktuellen Album Feed the Animals dürften das wohl mehrere hundert sein. Auf ähnliche Weise macht auch der Japaner DJ Newtown Musik. Er veröffentlichte bei dem Netlabel Maltin Records sein Album Flying Between Stars und das allein dürfte schon durch den gewählten Titel eine Anspielung auf das Sampling sein, denn auch hier finden sich ausschließlich zusammengemixte Stücke und Samples von anderen Künstlern wieder. Hip-Hop of Newtown heißt dieses Stück. DJ Newtown mit Hip Hop of Newtown, ein Mashup- und Remix-Künstler aus Japan. In dem Stück eben hat er sich hauptsächlich an Thou Shalt Always Kill von Dan Lesak vs. Scroobius Pip bedient. Von England und Japan machen wir uns nun auf in die Schweiz, denn dort gibt's ein wirklich sehr sympathisches Trio, das sich musikalisch irgendwo zwischen den Bezeichnungen Glam-Pop, Wave und Rock'n'Roll wiederfindet. Die Rede ist von Fiji. Der folgende Song erschien kürzlich auf einer freien Compilation des Labels Alpine Chic, Le Loop von Fiji. J'ai envie de jouer avec toi, crois-moi, j'ai envie de jouer. Je te dis la vérité, j'ai envie de jouer avec toi, crois-moi, j'ai envie de jouer. Je te dis la vérité. Jazz Adivat aus Budapest. Die Ungarn haben bereits 2 EPs bei ihrem heimischen Netlabel Budabeats draußen. Must Be the Netherlands heißt die aktuelle EP. Von der hörten wir eben den Track Neither Dance Nor Walk. Und zwar im Occam Remix. S. Adivat hatte ich bereits schon mal in einer früheren Sendung vorgestellt, genauso wie den Briten Robin Gray und sein Folk-Album Only the Missile. Vor ein paar Tagen bin ich nun wieder auf ihn gestoßen, allerdings nicht als Solokünstler, sondern als Teil der Band Blue Swerver. Dort spielt er nämlich Bass. Mit Folk hat diese Band nur wenig am Hut. Bei Blue Swerver geht's eher in die Richtung Jazz, Indie, Electronica und sogar ein bisschen Rap. Tasky heißt der folgende Song. For his faith's sake, he tries to stay calm. He looks down at young man's hands and his arms and remembers a time this seems so much smaller. Outside is grey, and as the rain beats a rhythm on the window pane, inside feels just the same. He remembers the game he used to play at home on his own, racing the raindrops to the edge of the glass. Back then, he only had to ask any questions. There was always someone inside who seemed to have the answers. In that house, it smelt of fresh pumpkin, fried dumpling beans and Saturday cartoons. Old tunes, Lee Perry and James Brown. Soul to Soul came round, he was rocking a fade. Super Mario got played and played, like the hand-me-down jungle tapes his brother gave him from raves. Everything was simple and nice. Granddad's advice, Nana cooking peas and rice for 10 children. Cousins did the running man, and whether it was sunny out and hot or not, he got up racing the sun. Looking down the barrel of a spud gun, or packing a snowball so tight he could make the side of a bus shake. Mom saying he must take care riding that bike. Slush puppies drank as fast as he liked, ice cream headaches. Not making the bed, and faking not being awake for the sake of that sneaky feeling of beating one of the grown-ups. Stuff getting blown up in his dreams. The fifth member of an elite team of soldiers of fortune, best friends with Murdoch. Swigging on a dandelion and burdock, throwing broken stones in the back garden, trying to get one in the hole of the old bird box. His socks were odd. And that one cupboard always locked. And whether it did hold stolen treasure or not, it never really mattered. Thank you. Light FM. Und zwar hört ihr Frequency. Hier geht's um Netlabels und Netaudio, also um Musik aus dem Netz. Alle Songs, die ihr in dieser Stunde hört, könnt ihr ganz legal und kostenlos herunterladen. Also auch den eben gehörten Song, und zwar von Rish alias Chris Hall, Nap Time at the Robot Factory, ein Nickerchen in der Roboterfabrik. Ein wunderbarer Titel, wie ich finde. Erschienen ist das Ganze auf dem Album Missing Monsters, und zwar bei dem Netlabel Petite et Jolie. Wir bleiben elektronisch, packen noch ein paar 80er-Elemente, eine Gitarre und Gesang dazu und schon sind wir bei Marge Rosetta alias Tom Carter, hier mit dem Stück Landscape. I'm not afraid. Landscape von Marge Rosetta. Der Song ist Teil des Albums Late in Time und erschien bei dem Netlabel Clinical Archives. Von 80er angehauchten Indie-Elektro-Klängen wenden wir uns nun wieder analogen Tönen zu. Es folgt wunderschöner Americana von einem jungen Herren aus Chicago, Andy Wagner. Nothing to Defend von seinem Debütalbum Horse Ear. In my head, something comes along to prove me wrong. And even though I don't pretend I'm here to know it all, a little luck could help me now and then. I tried to hide from all the pain I along the way, but now my back's against the wall. If I get a final word, I'd say I'm sorry now. I never thought I'd do us any harm. Funny how we almost crossed the separate the good and right from everything that's wrong. Some believe judgment day will find them in the end. The rest are here to live their lives with nothing to defend. But as the past is coming back to haunt me where I stand, I wish I had the bridges that I burned. Funny how we almost crossed the line that has been drawn. Separate the good and right from everything that's wrong. Some believe a judgment day will find them in the end. The rest are here to live their lives with nothing to defend. We'll be right back. Eben gehört Kurt Weill mit Freeway. Der Amerikaner veröffentlicht unter anderem bei dem Kult-DIY-Label und Fanzine Gulcher Records. Das gibt's bereits seit 1975, ganz so lange ist er jedoch noch nicht dabei. Gefunden habe ich ihn allerdings ganz woanders, und zwar auf dem aktuellen Free Music Archive Sampler. Das ist eine Compilation, die in unregelmäßigen Abständen von den Kollegen bei WFMU herausgegeben wird. Von diesem Sampler stammen auch die folgenden beiden Stücke: I Do What I Do von The Yolks und Tell the World von den nicht weniger bekannten und durchaus verehrenswerten Vivian Girls. You say my dear. Tell the World von den drei überaus sympathischen New Yorkerinnen Vivian Girls. Das eben war eine Live-Version, aufgenommen von und bei WFMU, einem New Yorker Radiosender. Dieser Sender veröffentlicht Musik von eher unbekannten Bands oder wie im Falle der Vivian Girls Live-Aufnahmen von bereits etablierten Künstlern. Und das Schöne ist, jeder darf diese Musik herunterladen, kopieren, in Tauschbörsen verteilen und sogar öffentlich aufführen. Allerdings das alles nur, solange es im nicht kommerziellen Rahmen bleibt. Das eben erlaubt die Lizenz, mit der die Aufnahmen ausgestattet wurden. Mehr Infos dazu und natürlich auch alle Links, die euch direkt zur Musik führen, findet ihr im BYTE-FM-Blog unter bytefm/blog. Dort findet ihr auch Index Finger von The Procedure Club, einem noch eher unbekannten Duo aus Connecticut, USA. Das mit dem Unbekannt wird sich hoffentlich bald ändern, denn ihre Psychedelic-Pop-Rock-Klänge können sich durchaus hören lassen. Zu finden sind diese auf ihrem selbstbetitelten Album, das wiederum erschien bei dem mexikanischen Netlabel Scribble Kite. So, das war es soweit von mir. Am Mikrofon verabschiedet und bedankt sich Christian Grasse. Und jetzt viel Spaß mit Procedure Club. Tschüss. We'll be right back. Thank you.